Abschnitt 34 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil, der Prozess, das Todesurteil. Nachdem die Sachverständigen ihre Gutachten dahin abgegeben hatten, dass Hamann zwar eine pathologische Persönlichkeit, nicht aber des freien Willens und der Verantwortungsfähigkeit bei Begehung seiner Taten beraubt gewesen sei, sintemalen weder Absenzen vorlagen, noch auch epileptische Äquivalente, noch auch ein manisch-depressives Irresein, endlich auch weder Schwachsinn noch Hebephrenie, so begannen denn die Plädoyers. Das des Oberstaatsanwalts, klar und maßvoll, alles Wesentliche zusammenfassend. Das des Hamann-Verteidigers, unsachlich, wichtigtuerisch und kenntnislos. Das des Grans-Verteidigers, sachlicher, aber recht ungeschickt und unbedeutend. Das Verhalten der beiden Angeklagten blieb das gleiche. Das eines alten eingekesselten Wolfes und das eines jungen, in tückische Falle geratenen Fuchses. Der Wolf, blutige Tränen vergießend, Bibelsprüche zitierend, alle seine Bluttaten aus der Ungunst der Verhältnisse erklärend, suchte zu beweisen, dass er unter günstigeren Umständen auch einen vortrefflichen Polizeihund hätte abgeben können und dass in seiner Unmoral eigentlich auch Moral verborgen läge. Der Fuchs dagegen sammelte alle Kraft auf den Versuch, mit Hinterlassung einer Pfote oder des eingeklemmten Schwanzes wenigstens mit dem Leben davonzukommen. Auch ihr gegenseitiges Verhältnis blieb bis zum Schlusse das gleiche. Der Wolf, den Jüngeren bedrohend und doch um Gemeinschaft werbend, der Fuchs eiskalt, bleich, lauernd, sich dieser Todesbruderschaft erwehrend. Am 19. Dezember, morgens 10 Uhr, wurde das Urteil verkündet. Hamann wurde in 24 Fällen 24 Mal zum Tode verurteilt. Grans wurde wegen Anstiftung zum Morde, im Fall Hannappel, zum Tode und wegen Beihilfe zum Morde, im Fall Wittig, zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt. Hamann nahm das Urteil an. Grans meldete seine Rechtsrüge. Ende von Abschnitt 34. Gelesen von Klaus Missfeld.